Sie war liebreich in ihrem Wesen. Stets wusste sie ein gutes Wort zu sagen. Voll von Gesang war sie und ging hin und her in dem blanken Hause, das schönste in seinen 3 Stockwerken, und schmetterte ihre Lieder wie die Vögel. Keawi sah und hörte sie mit Entzücken, und dann musste er sich beiseite schleichen und weinen und stöhnen, wenn er an den Preis dachte, den er für sie bezahlt hatte. Und dann musste er seine Augen trocknen und sein Gesicht waschen und zu ihr gehen und mit ihr auf den breiten Balkonen sitzen, in ihre Lieder einstimmen und, mit einem kranken Gemüt, auf ihre lächelnden Blicke antworten. Es kam ein Tag, da begannen ihre Füße schwer und ihre Lieder seltener zu werden, und nun war es nicht Keawi allein, der abseits weinte, sondern jedes von ihnen sonderte sich von dem anderen ab, und sie saßen auf gegenüberliegenden Balkonen, die die ganze Breite des blanken Hauses trennte. Keawi war so in seine Verzweiflung versunken, dass er die Veränderung kaum bemerkte und nur froh darüber war, dass er mehr Stunden für sich hatte, um allein zu sitzen und über seinem Schicksal zu brüten, und dass er nicht so oft dazu verdammt war, mit einem kranken Herzen ein lächelndes Gesicht zu zeigen. Aber eines Tages, als er leise durch das Haus ging, da hörte er einen Ton wie von einem schluchzenden Kinde. Und da lag Kokua mit dem Gesicht auf den Brettern des Balkons und weinte wie eine verlorene Seele. »Du hast recht, dass du in diesem Hause weinst, Kokua«, sagte er. »Und doch wollte ich den Kopf von meinem Leibe hergeben, damit du wenigstens hättest glücklich sein können.« »Glücklich«, rief sie. »Keawi, als du allein in deinem blanken Hause wohntest, da war dein Name sprichwörtlich auf der Insel für einen glücklichen Mann. Lachen und Singen waren in deinem Munde und dein Antlitz war glänzend wie der Sonnenaufgang. Dann heiratetest du die arme Kokua. Und der liebe Gott weiß, was an ihr nicht recht ist. Aber von dem Tage an hast du nicht mehr gelächelt. Oh, was fehlt mir? Ich dachte, ich sei hübsch und ich wusste, dass ich ihn liebte. Was fehlt mir, dass ich diese Wolke über meinen Gatten bringe?« »Arme Kokua«, sagte Keawi. Er setzte sich auf den Boden neben sie und suchte ihre Hand zu fassen, aber sie riss sie weg. »Arme Kokua«, sagte er wieder. »Mein armes Kind, mein hübsches. Und ich hatte alle diese Zeit gedacht, ich wollte dich schonen. Nun, so sollst du alles wissen. Dann wirst du wenigstens Mitleid haben mit dem armen Keawi. Dann wirst du begreifen, wie sehr er dich liebte in den vergangenen Tagen, dass er der Hölle trotzte, um dich zu besitzen, und wie sehr er dich immer noch liebt, der arme Verdammte, dass er noch ein Lächeln auf sein Gesicht zwingen kann, wenn er dich erblickt.« Und so erzählte er alles, vom allerersten Anfang an.